Servus und Grüezi, liebe Hörer und jetzt auch Leser der Deutschen Funksendung. Wir kommen seit 1965 jede Woche zu Ihnen ins Wohnzimmer mit Berichten, die eine Brücke zwischen Westflorida und der deutschsprachigen Welt schlagen. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Sie jetzt ganz herzlich zur heutigen Sendung begrüßt. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Liebe Freunde der Deutschen Funksendung, Nachrichten der Deutschen Welle Bonn können Sie abrufen unter der Internetadresse www.dw-world.de. Sowohl Livestreaming als auch News on Demand können Sie dort hören. It's Oktoberfest in Pinellas. 29th of September, real Oktoberfest 2023 begins. Join us at Florida's oldest and voted most authentic Bavarian festival right here in Tampa Bay at the German-American Society of Pinellas on 66th Street North in Pinellas Park. It's the German American Club's annual Oktoberfest. Come join us Friday and Saturday for two great weekends, September 29th and 30th, and October 6th and 7th, Fridays from 5 to 10 p.m., and Saturdays from 12 to 10 p.m. There will be great authentic German food, imported German and domestic beers, cafe and desserts, dancing to traditional and modern music, a parade of flags, and keg tapping ceremony. See performances of the Gulf Coast Enzianer Schuplettler Verein folk dancers and enjoy the Bierstein holding contests and a big raffle. Vendors will be offering something for everyone. Visit our authentic German Ursuls boutique for your Oktoberfest gear and treasures, and a kinder corner for the kids. All events in the clubhouse and the beer garden. See y'all at Oktoberfest, Friday and Saturday, September 29th and 30th, and October 6th and 7th. Friday from 5 to 10 p.m., Saturday from 12 to 10 p.m. For tickets and schedule, go to germantampa.com. See you there. For the 2023 Upper Tampa Bay Chamber of Commerce Oktoberfest, October 20th, 21st, and 22nd. It's Oktoberfest time in Oldsmar as the 2023 Upper Tampa Bay Chamber of Commerce Oktoberfest is again at its spacious location with ample free parking at Tampa Bay Downs. Friday, Saturday, and Sunday, October 20th, 21st, and 22nd, 2023, they'll be rolling out the barrel and the bratwurst for three great days of authentic German food, drink, music, and fun. Enjoy great Bavarian music by our bands, mouth-watering bratwurst, knockwurst, and Hofbräuhaus chicken, and plenty of ice-cold Dunedin Brewery beer fresh from the barrel. Take part in the steinholding and log sawing contests, dance the chicken dance, and be sure to check out the keg toss and the barrel races too. Maybe there's even a wiener dog race again. Where? Take Tampa Road, Hillsborough Avenue, or State Road 580 to the intersection of Racetrack Road. Turn north and follow the signs to the park. You'll have plenty of parking and see the rides and the huge white Oktoberfest tent. Tickets are $5. Children under 12 and under and military with ID absolutely free. For more information, call 813-855-4233 and visit utbchamber.com for more information and event schedule. We'll see you at Oktoberfest, October 20th, 21st, 22nd, 2023 at the Upper Tampa Bay Chamber of Commerce Oktoberfest at Tampa Bay Downs. Friday from 5 p.m. to 11 p.m., Saturday 11 a.m. to 11 p.m., and Sunday from 12 p.m. to 6 p.m. Ein, zwei, drei, xufa. See you there. For the SPIFF's 48th Annual International Folk Fair, SPIFFS.org, at the Albert Whitted Park, downtown St. Petersburg, Florida, behind the Dolly Museum, 480 Bayshore Drive Southeast in St. Petersburg, Florida, 33701. October 19th and 20th are student days, and Saturday, October 21st, 2023, is admission for the general public, you, 10 a.m. to 6 p.m. And general admission is $12. Students pay $6, and children under 5 are free. Visit many, many represented countries with cultural exhibits, a marketplace, and delicious ethnic foods. Learn about them all through displays, folk dancing, and music from around the world on several stages. Become part of the experience. Join SPIFFS. Are you a member already? Are you a member of an ethnic group or club in the Tampa Bay area? Get in touch with your ethnic roots and join one of our member groups. Wear traditional dress to the celebration and celebrate your culture. Win a set of tickets by emailing us at germanradioshow@gmail.com. SPIFFS tickets, please say that in the headline. At this year's SPIFF's annual International Folk Fair in St. Petersburg, travel the world without leaving Tampa Bay. Come to the festival of over 20 countries at the annual SPIFF's International Folk Fair in St. Petersburg, Florida, on October 21st, 2023. Purchase your tickets, go to their website, and see www.spiffs.com, St. Petersburg International Folk Festival. That's what that stands for. And we stand for lots and lots of different cultures. We hope you'll join us on October 21st, 2023. See you there. Cultural Center for German Language invites you to AIM programs. The Cultural Center offers monthly programs to its members, organized events and group excursions to cultural venues such as museums, theaters with exhibitions, opera, music often paired with optional visits to European restaurants, all in the spirit of sharing German and German-speaking heritage in a variety of cultural settings. Shared events with the German-American organization like the German-American Society of Pinellas, the German-American Social Club of Newport Richey, the German-American Society of Florida, and the Richard Wagner Society, and events from opera, classical concerts, to the celebration of German folk culture and traditions during Mayfests, German Heritage Fests, and Oktoberfest may be found in the Cultural Center's program. The Cultural Center offers German tutoring by professional instructors. It is a German culture and informational resource for those interested in learning and keeping fluent one's German language skills. Please contact Suzanne Nielsen at 813-254-5088. All events of the Cultural Center are announced regularly on the German Radio Show at www.germanradioshow.com.

Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht, Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen und heute sitze ich mit der Ilse Kearney hier und wir kennen uns eigentlich immer von diesem Club ursprünglich und das ist der deutsch-amerikanische French Society, German-American Society Friendship in Pinellas County und nicht nur, dass wir uns daher kennen, sondern wir stehen auch ab und zu mal in Tracht nebeneinander beim German Heritage Fest. Ich glaube, du bist nicht mit Tracht groß geworden, ich auch nicht. Und das Schöne ist, dass wir doch etwas von unseren beiden Landstrichen zu diesem Heritage Fest bringen. Nämlich ich bringe die norddeutsche Tracht, wo jeder denkt, ich bin Polin, weil es auch nicht bekannt ist, die Schaumburger Tracht. Und du bringst eine fränkische, eine unterfränkische Tracht. Gut. Aber jetzt gehen wir mal zurück, denn du hast gesagt, die Tracht ist was Schönes. Aber wenn man jung ist, dann interessiert man sich eigentlich noch nicht so für die Historie von all diesen Dingen. Du kommst aus einem ganz süßen kleinen Dorf. Nun erzähl mal, wo das ist. In Unterfranken. Also, es ist Goxheim. Aha. Und es liegt 3 Kilometer westlich von Schweinfurt. Okay. Und wir waren schon genannt, unser Dorf war schon genannt 600 nach Christus. Da waren die Mönche schon dort gewesen, bevölkert. Ist es ein Kloster? Hat es ein Kloster? Oder? Wir haben ein Klosterschlösschen, kein direktes Kloster. Okay. Aber die Kirche, das Pfarramt und das Klosterkirche und dann noch das Apostelhaus, die führen noch zurück von dieser Zeit, auf diese Zeit. Und auch ein unterirdischer Gang, der unter dem Main nach Mainberg ging und nach Schweinfurt. Schweinfurt, wenn du sagst Furt, wie auch Frankfurt, eine Furt ist eine seichte Stelle im Fluss. Genau. Deswegen ist es noch witziger, dass du also noch einen Tunnel drunter hast. Ja. Dass man, eigentlich hätte man sich einfach die Füße etwas nass machen können. Ja, aber das wollten ja zu der Zeit in München nicht. Aha, die wollten trocken bleiben. Genau, und zwar, die wollten trocken bleiben, genau. Genau oder so auch ist es wegen. Dass da jetzt Bewegung war. Aha. Und, Gibt es so den Tunnel noch? Ich weiß nicht, wie weit, aber innerhalb vom Dorf ist noch einiges offen. Ja. Und lagerte man da was oder hat man sich da versteckt? Nein, mit dem Krieg hat es nichts zu tun. Nein, aber man hätte es ja benutzen können. Eventuell, aber das hat damit nichts zu tun. Ja. Der Tunnel ist nur für diese Angelegenheit gewesen, für die Mönche, die sich eben unterirdisch oder geheim bewegen wollten. Und da könnte man sich ja auch heute nochmal nachfragen, gibt es da noch Mönche oder nicht mehr? Nicht mehr. Nein, dann nicht. Dann ist es und zwar von der Kirche ist die evangelisch-lutherische Kirche. Wir haben seit 1958, glaube ich, gibt es auch eine katholische Kirche in Goxheim. Aber Goxheim war immer evangelisch gewesen, ja. Und du bist es auch? Ich bin auch evangelisch, ja. Also ich denke auch an Bayern, auch sehr viele Katholiken halt. Und vielleicht irre ich mich da auch. Ja, yeah, well, also wir, Schweinfurt, Goxheim, Schwebheim und Senfeld kauften sich frei vom Abt. Und behielten die evangelische Religion. Aha. Und deshalb sind die drei Dörfer und die Stadt Schweinfurt überwiegend evangelisch. Und der restliche Teil von Unterfranken oder in der Nähe, hauptsächlich Würzburg, ja, mit dem großen Bistumssitz, ja, die waren alle katholisch, aber wir blieben evangelisch. Das ist schon sehr interessant. Mhm. Ja, ja, und deshalb feiern wir auch jedes Jahr am ersten Sonntag im Oktober das Erntedankfest zu Ehren der Freiheit von Goxheim. Der, yes. Und wird da was ganz Besonderes gemacht? Dann zu der Zeit tanzen die Trachtler. Und die Trachtler wurden wieder ins Leben gerufen in ungefähr 71 wurden die Trachtler wieder ins Leben gerufen in Goxheim. Gab es dann wieder einen Trachtenverein. Hast du nicht mehr erzählt, dass einer deiner Familie näht? Meine Schwägerin, sie ist die Trachtenmutter, ja. Kann man die, ja, nennen? Darf man, ja, ihren Namen? Die Elisabeth Wenzel. Also die Elisabeth Wenzel, wenn es um Trachten geht im Boxen. Genau, ja. Und nicht nur die Trachten, sie macht auch die Hüte für die Kirchweih, für die Blauenburschen. Am ersten Sonntag im September jedes Jahr wird das Planfest gefeiert. Das ist das Freiheitsfest. Aha. Und es wird in Goxheim ist jetzt auch in UNESCO. Aha, Event. Ja. UNESCO-Welterbe. Mhm. Ja. Dörfchen. Der Dorf. 5000 Einwohner im Dorf, ja. Mhm. Ja. Ja. So, und ich hat es da nicht gehalten. Du bist da nicht geblieben. Ich war neugierig. Curiosity killed the cat. Ja, ja, auf Englisch, die Katze, ja. Also. Ja, die Katze, sie lebt noch und die Neugierde besteht auch noch. Ja. Und ich fühle mich wohl in beiden Teilen, egal ob also hier in Amerika oder auch zu Hause in Deutschland. Also ja. Bist du da immer noch mal in Deutschland? Oh ja, ich gehe des Öfteren, gehe ich rüber. Ja. Und da hast du noch Verwandte? Mhm. Nur noch nicht nur Neffen. Ach. Nur noch nicht nur Neffen. Ja. Ja, aber ich bin zu jeder Zeit herzlich willkommen. Das ist schön. Ja. Das ist schön. Und sicher auch so Trachtenzeit, was du noch ganz witzig. Ja, wie gesagt, im September, da trägt man die das sind alles junge Paare, ja, die in den nächsten Jahr oder zwei Jahre oder wann, in der näheren Zukunft, wollen wir so sagen, heiraten. Und das Mädchen trägt ein Dirndl. Und der Mann, der Blauenbursche, der trägt einen Gasthindrich mit einem Gox. Und der Gox wird extra mit Blumen und mit Bändern geschmückt. Und das macht auch meine Schwägerin, die Trachtenmutter. Und sag mal, was ein Gox ist, denn das kennen sicher nicht alle. Ein Gox ist ein Zylinder. Aha. Ja. Ein richtiger Zylinder, ja. Und die Männertrachten sind oft nach Uniformen geformt. Also deswegen ist ein Zylinder was Besonderes, ja? Ja. Und dann auf... Heißt es deshalb Gox? No. Nein, aber no, es heißt, no, ja, müsste im Prinzip, ja, Zylinderheim dann nein, heißen. Nein, ja, nein, warum die Ortschaft Goxheim genannt ist, das weiß ich allerdings aber nicht. Gox und Gox ist das Gleiche. Ja, ja, Gox und Gox ist das Gleiche, genau, das stimmt, ja. Ja, ja. Vielleicht war der ja mal ein Zylinder, ja, im Spiel, das kann man nicht. Weiß Gott, das weiß ich nicht, da müsste ich zu Hause meine Bücher besser lesen oder gründlicher lesen. Also ich kenne, ja, das, ja, gar nicht. Ja, ja, ja. Ja, ist ein fränkischer Ausdruck, ein Gox, ja. Mhm. Ja. Ich kenne nur Chapeau Clac, das ist also der Hut, der Zylinder, der dann aufgeklappt wird. Aufgeklappt wird, also, ja. Ja, ja, wird, ja, ja, ja, ja. So, also ja, ich hatte es in die Ferne gezogen, aber erst mit 24 hast du gesagt. Genau, ja, ja. Und dann, was macht man mit 24? Wann? In den 60er, 70er Jahren? Wann bist du raus? Ende 60, 69, okay, ja, ja. Mhm. Und dann hast du gesagt, so jetzt mal Amerika oder? Weil ich war hier zu Urlaub gewesen. Ah. Ich war zu Urlaub gewesen, ich wurde von der Schwägerin von meinem Schwager, die Schwester von meinem Schwager, hat mich eingeladen, sie zu besuchen in Rochester, New York. Also die war schon in Amerika? Sie war schon in Amerika gewohnt und war zu Besuch in Deutschland und dann lud sie mich ein, um sie zu besuchen. Und da dachte ich, wow, Amerika sieht schön aus, ich probiere es mal hier zu leben. Und so ging's. Und hast du dann erstmal in Rochester gewohnt? Und da wohnte ich für eine lange Zeit in Rochester, ja, genau. Ja, und da lernte ich auch meinen Mann kennen und heiratete dann und also, blieb hier. Also ja, ja, ja, ja. Und ja, vorher, was hast du in Deutschland? Hast du dann Berufsausbildung gemacht? Ja, ich war Buchhalter. Denn du hast ja jetzt auch mit Zahlen zu tun, also das bleibt dann. So, und war das in Amerika, wie war das? War das einfach, so einfach? Ich meine, du hattest Starthilfe, da hättest du jemanden kanntest. Das ist schon mal... Also die Unterstützung hier durch die, dadurch, dass ich sprach ja kein Englisch, wie ich kam. Und wie lernt man Englisch? Auf der Straße? Na, jeden Tag im Buch nimmt man das Wörterbuch und liest sich so die gängigsten Worte, schreibt man sich auf. Was war und dein erstes Wort? Kannst du dich noch erinnern? Wirklich nicht. Nein. No. Manchmal sagt man Toilette. Das ist auch ein wichtiges Wort. Da dachte ich nicht dran. Aber gewisse Wörter sind ja auch international. Also, ja, wie Toilette zum Beispiel, die ist international. Da weiß man es ja. Aber wenn ich jetzt sage WC, das weiß kein Mensch. Oh ja, doch, kenne ich auch, sagt man in Deutschland. Der Klempner sagt ein WC. Ah, tatsächlich? Ja, ein Wasserklosett. Ja, natürlich. Ja. Aber ja. Sonst, ich meine, und die verschiedensten Abzüge von deutschen Toiletten, also da könnte man ein Buch drüber schreiben. Oh ja, natürlich. Ja. Und weiß Gott, was alles hier. Ja, aber du bist also nach Amerika und hast diese Sprache gelernt. Und bevor man die Sprache kann, kann man da schon arbeiten oder musstest du erstmal die Sprache lernen und dann erst arbeiten? Ich würde sagen, es ging eigentlich wirklich einfach mit mir. Dadurch, dass ich bei meiner, ich nenne sie Schwägerin, dass ich bei meiner Schwägerin gewesen bin. Ihr Mann konnte etwas Deutsch und da konnten wir uns unterhalten. Und ich versuchte, so viel Englisch zu lernen und zu sprechen wie möglich. Und dann später, es war ungefähr 72, im April 72 sowas gewesen, fing ich dann bei Kodak an. Arbeitete ich bei Kodak und Kodak war so freigebig oder so großzügig und hat für sämtliche ausländische oder Einwanderer jede Woche zweimal von 4 bis 6 nachmittags, also PM, Englischunterricht gegeben. Für die ganzen Angestellten. Und das war wunderbar gewesen. Und nachdem ich dort gewesen bin, für ungefähr ein Jahr, machte ich mit, dann ging ich dann aufs MCC, Monroe Community College, und schaute mich um, wie man hier in Amerika die Buchhaltung weitermacht. Und es war das Allergleiche wie in Deutschland, ist auch nicht anders. Und dann, ich machte dann einige Kurse mit, damit ich weiß, also, dass ich wieder auch hier balanzsicher bin, genau wie in Deutschland. Und bei Kodak hast du zunächst was gemacht? War das richtig Packarbeit oder? Ich habe meistens, Büroarbeit? Ich habe zum Teil Büroarbeit und zum Teil arbeite ich auch nicht direkt an Maschinen, aber an Kleinteile, sehr, sehr delikate Kleinteile hier. Aber es ist im Prinzip Fabrikarbeit. Man kennt so viele Einwanderer, die wirklich also vom statt Arzt zu sein erstmal Setzer sind oder vor allem mal die Sprache dann auch eben. Genau, und das ist der Grund, weshalb ich das getan habe, wegen der Sprache, damit man keine wie soll ich sagen, da war nicht da. Ja, genau. Wenn du also Handarbeit machst, dann weißt du, die Handgriffe zu machen. Aber es sind viele, die darin stecken bleiben. Also es gibt Leute, die aus anderen Teilen Europas kommen, nach Deutschland. Und wenn die Sprache hapert, dann können sie eben nicht in der Bank arbeiten. Genau. Und das ist wirklich ein Jammer, weil da sehr viel Intelligenz und sehr viel Fachkraft sein fehlt. Durch die Sprache, da ist eine Barriere. Und dann in dem Leben, das man dann durch als Immigrant hat, muss man dann eben ein bisschen zurückstecken, kann aber weitermachen. Wie ich es getan habe. Denn ich hatte wohl am Anfang schon, hatte ich eigentlich Stellenangebote als Buchhalter im Großhandel. Oh, aber ich, wie gesagt, wegen der Sprache. Und da steckte ich zurück, ja. Und ich meine, irgendwann kommt es dann aber wieder. Wie gesagt, ich ging dann aufs College und machte Kurse mit, um zu sehen, wie man hier in Amerika auch Buchhaltung betreibt. Genau. Ist auch nicht. Ist es auch nicht. Ja, ja. Ich kenne dich und du machst hier sehr viel. Nicht nur Buchhaltung, sondern du bist also in, weiß ich wie vielen Vereinen und arbeitest wahnsinnig viel auch freiwillig. Eben hast du in deinem Club serviert. Du machst also ein Leben, das sehr vielschichtig ist. Und wenn man das hat in Amerika, ist das ein Teil des amerikanischen Seins? Oder ist das noch ein Teil des mit anderen Deutschen im Deutschclub sein? Du weißt, das ist ein Land, das auf Freiwilligkeit aufgebaut ist. Und deswegen frage ich das. Ist das selbstverständlich, wenn man in ein neues Land kommt, dass man diese viele Hilfe gibt, weil man sie auch bekommen hat? Genau so ist es. Das wollte ich eben sagen. Ich gebe die Hilfe, weil ich die Hilfe bekam. Und du hast sie bekommen durch deine Verwandten? Ja, und dann später durch meinen Schwager und die Familie von meinem Mann. Und ich wurde sehr gut aufgenommen und sofort aufgenommen, ohne Schwierigkeiten. Und ich bin sehr dankbar dafür und da gebe ich auch gern zurück. Ja, diese Idee des Zurückgebens, das ist ich finde, das ist in diesem Land sehr ausgeprägt. Also, dass man sich gegenseitig Nachbarschaftshilfe ist sehr gefragt. Ja. Wenn jemand stirbt, ich weiß, in deutschen Foren, dann fragen die Leute, die Deutschen, was macht man da? Oder eine kroatische Freundin hat gesagt, Gottes Willen, der Nachbar ist gestorben, was macht man in Amerika? Und da haben alle Leute gesagt, Essen, man bringt Essen vorbei. Weil derjenige keinen Kopf dafür hat. Das stimmt, ja. Findest du, das ist auch in Deutschland wieder oder noch so? Das kann ich wirklich nicht sagen, denn ich habe es in Deutschland habe ich keinen Bezugspunkt. Genau, hatte ich keinen Vergleichspunkt und hier in Amerika auch nicht. Ist es eigentlich auch im Dorf hat man mehr Aufmerksamkeit, also genau. Man dem Nachbarn, wenn dann hilft man also immer. Es ist eher eine dörfliche Angelegenheit, die also nicht so sehr mit der Kultur zu tun hat, sondern mit der Größe des Umgebiets. Also und jeder kennt sich. Man kennt sich von Kindheit auf, meistens. Ja. Meistens ganz selten, dass jemand wegzieht oder eventuell wegzieht und dann wieder nach Hause kommt oder sonst wie. Na, ist das eine Frage, wenn man eine Ehe hat, die nicht funktioniert? Oder ich meine, du bist geschieden, glaube ich. Ja. Dann hat man das Gefühl, man möchte wieder nach Deutschland zurück oder man möchte gerade nicht nach Deutschland zurück? Oh, in meinem Fall. Egal. Blieb es egal. Ja. Also ich weiß, dass natürlich auch viele, wenn eine Ehe in Amerika scheitert, oft die Kinder so dazwischen hängen. Das heißt, der Vater hat Besuchsrecht, die Mutter muss hier bleiben. Sie kann gar nicht nach Deutschland zurück, weil das Kind den Vater sehen muss. Und da hängen sehr viele Leute so zwischen den Welten, weil sie sich zwar deutsch fühlen, aber wegen ihrer Kinder noch 18 Jahre bleiben müssen. Das ist also auch etwas, was ich nehme an, auch in diesem Club immer mal man solche Geschichten hört. Kennst du auch solche Geschichten oder selber nicht? Du hast keine Kinder. Ja doch, ich habe eine Tochter und einige Jahre nach der Scheidung kam mein Schwager zu mir und sagte, ich hatte schon Bedenken, du ziehst wieder zurück nach Deutschland und ich sehe meine Nichte nicht mehr. Und meine Antwort dazu war gewesen, das würde ich dir nicht antun. Das würde ich dir nicht antun und ich kann zu jeder Zeit zurückgehen und auf Besuch bleiben, solange ich will. Und da hindert mich niemand davon. Aber die Idee, dass man das Kind in dem Land großzieht, wo es geboren ist. Ja, natürlich. Es sind die Gepflogenheiten und es kommt auch ganz darauf an, wie alt das Kind ist. Bei der Trennung. Wenn es ein Teenager ist, der würde es sich ja so schwer tun in Deutschland. Absolut. Und dein Kind war wie alt, als du dich... 14. Das ist schon ein Einschnitt. Und Teenager, ich glaube auch zu einer Zeit, wo Ehen nicht so oft geschieden wurden. Das ist heute noch viel mehr oder dass die Leute gar nicht erst heiraten. Also ist eine ganz andere Welt. Jetzt momentan, momentan. Das schöne Wort Patchwork-Familie ist ein relativ neuer Begriff oder ein neuerer Begriff. Ja. Also eine Scheidung, als ich ein Kind war, war also fast undenkbar. Das waren die allerwenigsten Leute und man sprach davon mit also vorgehaltener Hand, um Gottes Willen. Ich kann mich noch erinnern auf die erste Scheidung bei uns im Dorf. Das war eine Empörung. Ja. eine totale, das war ungefähr, ich glaube, Mitte 50 so ungefähr. So, wie kann das sein? Was ist denn da los? Ja, weil, kann man sich gar nicht vorstellen. Also ja. Oder konnte man sich nicht vorstellen zu der Zeit, ja. Ja. Und war das dann ein Skandal, für auch wenn man später machte? No. Ich nehme an, die Eltern waren nicht geschieden, deine, oder? Meine Eltern. Kriegsversehrte höchstens, also irgendwelche Ehen, wo der Mann starb im Krieg. Oder? Ja, wohl nicht in meiner Familie, aber ja. Und also das ist dann kein Skandal, wenn man... No. Und deine Tochter fühlte sich jetzt als Amerikanerin oder ist da noch ein bisschen Deutsch? Oh, sie sprach ja damals auch schon Deutsch. Mhm, ja. Sie sprach Deutsch und das Deutsche ist in ihr... Ja. Geht mit sie auch manchmal mit dir? Ja. Das ist doch ganz, ganz interessant. Und dann ist man doch in diesem kleinen Dorf sicher doch die Neuheit. Wenn du also kommst, dann steht das Dorf dann am Bahnhof, oder? Nein, auf keinen Fall. Aber man ist froh, dass man sich wieder sieht. Ja, und so viele Leute sind zugezogen und verstorben und dann kennt man so viele nicht mehr. Man klopft immer noch bei der Nachbarin an und da gibt es einen Kirschkuchen oder sowas. Oder nicht ganz so schlimm. Naja, schlimm ja. Ist das nicht. Ich finde das eigentlich sehr, sehr schön, ein Frühstück beim Nachbarn. Man wartet, bis man eingeladen wird. Man geht nicht von sich selbst hin. Nein, du gehst nicht, aber die freut sich, wenn du sagst, hier ist doch schön, komm mal rüber oder so. Ja. Da braucht man kein Telefon, da kann man auch mal sagen, ich komme mal vorbei. Ja. Und in Amerika hast du, ich werde immer in Deutschland gefragt, wo ist das schöner? Also ich finde diese Frage auch, ich sage immer, ubi bene in die Patria, also wo immer es mir gut geht, da ist mein Zuhause. Das sagen die haben schon die Römer gesagt. Ja. Die waren ja auch immer unterwegs. Ja. Und wie ist das für dich? Dasselbe. Ja. Und Florida speziell jetzt, wenn du jetzt in Nebraska leben würdest, wäre vielleicht Deutschland attraktiver? Das weiß ich nicht. Ich habe also New York und South Carolina und jetzt hier in Florida lebte ich noch in keinem anderen Staat. So, ich weiß nicht, wo man wo lebt. Ja, wenn man nur ein paar Orte kennt, hast du andere bereist? Bist du schon ja, aber ich lebte nicht dort. Nein. Und dadurch weiß ich ja nicht, wie man dort lebt. Nein, aber das Wetter und so, da kannst du ja aussuchen. Das stört mich nicht. Stört mich nicht. Wetter stört mich nicht. No. Wie war das denn? Weshalb? Ja. Weshalb? Ja. Yes. Age discrimination. For job. Also, aber du hast hier einen bekommen. Ja. Woanders eben nicht. Age Discrimination war woanders. Woanders gewesen, nicht hier in Florida. Ja. Genau. Na, da warst du wahrscheinlich noch eine der jüngsten in Florida. Ja, genau. Ja. Ja. Das ist etwas, worüber auch in Amerika nicht so sehr darüber gesprochen wird. Aber es besteht. Es besteht sehr. Und man muss dazu sagen, dass wir in Amerika ja eigentlich weder eine Altersangabe geben müssen, danke. Noch ein Foto beim Lebenslauf. Also das ist was in Deutschland wird erwartet, dass du dein Foto, dein Bild mit zu dem Lebenslauf ja, bringst. Genau. Und ja, da ja, kann man ja, ja sehen, wie alt jemand ist. Oder ja, ist ja, genau. Ja, ja, ja. So, dann haben wir jetzt ist der ganze Club jetzt in diesen Raum reingekommen, wo wir jetzt hier sitzen. Can you move? Und die jungen Männer haben da gar keinen. Er hauptsächlich nicht. Sie reden immer viel. No, er hat keinen Anstand. Ja, das gibt's auch. jedenfalls, man lernt, wie man mit anderen umgeht. Aber das ist einer der jungen Musiker heute Abend gewesen, nicht? Aber nicht der andere. Der Musiker von alleine käme hier nicht rein. Ja. Also, wir haben also interessant auch in diesem Club alle Altersgruppen. Das ist auch ganz schön. Ja, natürlich, das ist angenehm und zum Vorzug. There is a bucket right there. Yes, right there on the chair. Also Ilse, du bist die Zugefrau für alles. Ob jemand sich anständig benimmt, ob jemand gezahlt hat, sie wissen genau, haben, dass sie zu dir kommen. Das ist doch eigentlich sehr positiv. Und ob das Englisch oder Deutsch ist, du kannst das alles bedienen. Und nicht nur, ob der Käsekuchen abgehandelt wird oder nicht. Also ich finde, dass so ein Deutschclub ist doch ein kleines Dorf. Oh ja. Ja. Und das finde ich sehr sympathisch, also dass man hier reinkommen kann und man die alten Leute sagen, wie man es zu machen hat. Die sagen mir, wo ich zu sitzen habe, wo ich nicht zu sitzen habe. Nicht die Alten, die Älteren. Also ja. die Älteren. Und die haben einen Stammtisch, der ist besetzt. Und das ist auch in Deutschland so. Genau. Und es bleibt sich egal, auch in der deutschen Kirche ist es so. Doch Ordnung muss sein. Und ja, genau. Und wir richten uns danach und wir sind ja brave, brave Kinder in dem Jahr. Gut, also ihr Älteren. Wir haben Anstand. Wir sind anständige junge Leute, aber wir sind ja auch schon nicht so jung. Und wir werden uns weiterhin bemühen und wir werden die Regeln respektieren. Genau, okay. Ja. Also, ja. Und wir wünschen allen einen schönen Sonntag noch. Und hoffentlich hatten Sie Spaß bei diesem Gespräch, das kreuz und quer zwischen Franken, Unterfranken und hier Florida, Westflorida übrigens, in St. Peter, beziehungsweise Pinellas ist das hier. Das ist Pinellas Park, ja. St. Petersburg und Clearwater. Genau, ja. Ist ein deutsch-amerikanischer Club, das ist der German-American Society Friendship. Und diese Freundschaft bieten wir alle an. Und kommen Sie gerne vorbei jeden Samstag zum Tanz, Live-Tanz mit Live-Musik und viel, viel Spaß und auch mal einen Witz auf Englisch, damit Sie alle mitbekommen und einer Kleiderkammer hier, wo man also auch Dirndl kaufen kann fürs nächste Oktoberfest. Wir haben 3 Wochen Oktoberfest, das ist auch sehr wichtig zu sagen. Und Ilse, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses nette Gespräch. Gern geschehen. Ich darf mich mit Ihnen verabschieden, der Mikrofon Susanne Nielsen, die immer wieder viel Spaß hat, wenn sie hier Besuch macht in dem Club. Ich bin auch Mitglied und das schon seit vielen Jahren und sicher weiterhin. Und wünsche Ihnen eine tolle Woche. Seien Sie nett zueinander und tschüss, ciao, auf Wiedersehen, bye bye. Was sagt man in Unterfranken? Ade. Ade, okay. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu. Lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Kino, Kino, Kino. Von mir, Susanne Nielsen, für Sie gesehen.